Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal um ein Thema, das sich eine Hörerin gewünscht hat, nämlich die liebe Lea, falls du das hörst. Hallo! Und ja, du hast es bestimmt schon im Titel gelesen. Es geht um mentale Gesundheit. Und dieses Thema finde ich auch unglaublich spannend. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als die Lea diesen Wunsch geäußert hat. Und dem komme ich natürlich sehr gerne nach. Und deswegen geht es heute um die Folge, um das Thema. Und noch kurz vorneweg, falls du auch irgendetwas hast, was dich interessiert, also irgendein bestimmtes Thema, wo du gerne wollen würdest, dass ich mal drüber spreche, dann kannst du mir super gerne über Insta schreiben, das ist eigentlich der leichteste Weg. Oder ich mache ab und zu auch mal in meine Story so Sticker mit, was für Themen wünscht ihr euch. Und ja, das hilft mir auf jeden Fall immer sehr weiter, weil natürlich mache ich ja den Podcast für euch, damit ihr in eurem persönlichen Wachstum weiterkommt. Und da möchte ich natürlich auch über Sachen sprechen, die euch besonders interessieren. Und deswegen hilft das einfach immer sehr, wenn ihr mal da so ein paar Inspirationen, Denkanstöße für mich habt, worüber ich dann weiter nachdenken kann und wozu ich dann auch eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Aber ja, jetzt ist genug mit dem Vorgeplänkel. Starten wir einfach mal direkt in das Thema mentale Gesundheit ein. Und zwar, wir leben ja in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft und für viele von uns ist Stress und ein ständiges Gedankenchaos kompletter Alltag. Das verursacht dann oft, dass man schlecht schlafen kann oder auch, dass man psychische Krankheiten entwickelt, wie zum Beispiel Depressionen oder dass manche Menschen Burnout bekommen oder was es da noch alles gibt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, dass wir uns um unsere mentale Gesundheit kümmern, um dem Ganzen entweder entgegenzuwirken oder da uns auch präventiv einfach davor zu schützen. Und ja, dazu habe ich eben, ich glaube, so vier größere Themenbereiche, also da ein paar Tipps für dich und ich hoffe, du findest das Thema interessant. Und ja, dann starten wir einfach direkt rein. Das Erste, was ich für dich habe, sind Ruhepausen. Und ich glaube, davon hast du schon öfter gehört, zumindest wenn du schon länger meinen Podcast hörst, denn ich sage immer wieder, ohne Pausen kein Wachstum. Und das ist einfach so wahr, weil wenn wir die ganze Zeit nur arbeiten oder uns die ganze Zeit nur auf eine Sache fokussieren und uns überhaupt nicht erlauben, mal was anderes zu machen, vielleicht mal stundenlang YouTube-Videos oder Netflix zu gucken oder einfach nur mal rauszugehen oder mal uns in die Badewanne setzen und einfach schöne Musik hören oder was auch immer Ruhe für dich bedeutet oder dich einfach mit deinen Freunden treffen und ein bisschen Quatsch machen. Egal, was das für dich bedeutet, es ist wichtig, dass du das machst. Einfach, ja, weil Balance is the key. Und es geht nicht immer nur das eine. Und da fällt mir auch ein, dass ich mal eine Podcast-Folge zur Polarität des Lebens machen wollte. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ja, also falls dich das interessiert, falls ich da nochmal tiefer einsteigen soll, dann kannst du mir das super gerne schreiben. Aber wir waren bei den Ruhepausen. Und da ist es auch besonders gut, die vielleicht vorher einzuplanen. Also nicht erst eine Pause zu machen, wenn man merkt, dass man schon total ausgebrannt ist und gar nicht mehr richtig was leisten kann, sondern einfach regelmäßig diese Pausen machen. Vielleicht hast du auch schon mal von der Pomodoro-Technik gehört. Das bedeutet einfach, dass du 25 Minuten lang konzentriert an einer Aufgabe arbeitest und danach 5 Minuten Pause machst und nach 4 von diesen Zyklen machst du dann praktisch mal eine längere Pause von zum Beispiel 30 Minuten. Ist eigentlich total simpel, aber es hilft total dadurch, dass wenn wir in den 25 Minuten beispielsweise an den Hausaufgaben sitzen, die uns eigentlich nicht so doll Spaß machen, können wir uns trotzdem so ein bisschen freuen auf die 5 Minuten Pause. Aber wir denken uns auch, ja, 25 Minuten kann ich mich ja jetzt wohl mal konzentrieren, das ist ja nicht so lang, und kriegen dann wirklich was gebacken. Zumindest ist es bei mir so und du kannst es auch sehr gerne für dich ausprobieren. Und natürlich ist das auch nicht nur mit Pausen innerhalb des Tages, sondern vielleicht auch mal nach einer sehr stressigen Zeit, die über mehrere Wochen oder Monate ging, dass du dir dann vielleicht mal eine Woche nur Zeit für dich nimmst oder mal ein Wochenende, dass du da in den Wellnessurlaub fährst oder was auch immer. Wie gesagt, all diese Tipps sind, ja, die darfst du für dich sehr individuell nutzen und kannst für dich individuell entscheiden, was du davon mitnehmen kannst. Also ich mache dir hier überhaupt keine Vorschriften, sondern einfach nur so kleine Denkanstöße, die du für dich nutzen kannst oder eben auch nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Punkt vor Reizüberflutung schützen. Und es ist besonders heutzutage wichtig, denn wir haben heutzutage so viele Reize, dass unser Steinzeitgehirn sozusagen gar nicht damit klarkommt. Denn zum Beispiel, wenn du in der Stadt wohnst, dann hast du eine unglaubliche Geräuschkulisse. Ja, wenn du in der Schule bist, dann bekommst du jede Stunde oder alle zwei Stunden ganz neue Eindrücke, musst Dinge verarbeiten, Dinge, die du vielleicht noch nie so gehört hast, musst sie lernen und so weiter. Aber der größte Faktor bei der Reizüberflutung sind auch digitale Medien, denn Facebook, Insta, Twitter und Co., die sind darauf ausgelegt, dass wir ständig neue Reize bekommen und immer weiter klicken und da dann auf das Profil und das Bild liken und dann bei der Verlinkung vorbeischauen und das und das und das. Und so viel kann unser Gehirn eigentlich gar nicht verarbeiten. Und wenn du merkst, dass du vielleicht jetzt gerade in der Zeit total gestresst bist, dann probier mal aus, dich nicht so vielen Reizen auszusetzen. Also, dass du vielleicht auch mal gezielt so Zeiten am Tag hast und wenn es nur 10 Minuten sind, wo du einfach gar nichts machst, wo gar nichts oder fast gar nichts auf dich wirkt. Das hat mir zumindest extrem geholfen und auch ja so handyfreie Zeiten einzuführen, also dass du vielleicht abends nicht mehr so viel auf dein Handy schaust, weil eben da so viele Reize sind, die du irgendwie in deinem Kopf verarbeiten musst und wo du dann drüber nachdenkst und das führt zum Beispiel auch oft zu Schlafstörungen. Und ja, dann noch als zweiter Tipp zu diesem Themengebiet, dass du Multitasking vermeidest, wenn unser Kopf oder unser Gehirn ist wirklich nicht darauf ausgelegt, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, auch wenn man ja immer so sagt, ja, Frauen, die können multitasken, aber nein, können sie nicht, weder Frauen noch Männer. Man macht das dann irgendwie nur so mit dem halben Arsch und das ist nicht so gut. Deswegen, ja, versuch wirklich nur eine Sache zu machen, die abzuschließen und dann kannst du dich ja der nächsten Sache widmen. Kommen wir jetzt zum dritten, jetzt wollte ich schon das Wort sagen, worum es geht. Es geht nämlich um soziale Kontakte und ich glaube, das ist wirklich unglaublich wichtig für unsere mentale Gesundheit. Dadurch, dass sie uns einfach so ein Gefühl von Sicherheit geben. Also wenn du wirklich liebe Menschen, vielleicht einen Partner oder auch total gute Freunde in deinem Leben hast, dann fühlst du dich in diesem sozialen Netz aufgehoben und sicher. Und das ist eben extrem gut für deine mentale Gesundheit. Dazu gehört auch, dass du gute Gespräche führst, also vielleicht nicht nur Smalltalk, ja, wie war dein Tag und wie geht's dir und keine Ahnung, was machst du so, sondern wirklich tiefgreifende Gespräche. Das ist etwas, was ich unglaublich doll liebe, wenn man irgendwie so ein bisschen über das Leben philosophiert und über die eigene Zukunft nachdenkt und vielleicht auch darüber zusammen nachdenkt, was man schon alles geschafft hat und wo man hin will und die Ziele und so weiter. Das sind für mich einfach so unglaublich wertvolle Gespräche. Und ja, genau. Und mit diesen sozialen Kontakten meine ich auch nicht so sehr über Social Media, also dass du dich irgendwie, dass du deine sozialen Kontakte daran misst, wie viele Follower du irgendwie irgendwo hast oder wie viele Likes oder so, sondern ich meine wirklich so dieses im echten Leben. Und ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr großer Punkt, wenn es darum geht, seine mentale Gesundheit zu stärken. Dann kommen wir auch schon zum letzten größeren Themengebiet, und das ist, dass man für sich selbst ganz persönliche und individuelle Entspannungstechniken entwickelt. Und wie gesagt, das ist wirklich ein sehr individueller Punkt, und da kannst du oder darfst du einfach für dich selbst herausfinden, bei welcher Tätigkeit du am besten abschalten kannst. Also wo du dich wirklich so richtig fallen lassen kannst, wo du dich entspannen kannst. Und das kann für dich zum Beispiel der Sport sein, dass du dich so richtig entspannt fühlst, nachdem du dich so mega ausgepowert hast. Oder das kann sein, dass du zur Massage gehst und dich einmal ordentlich durchkneten lässt und danach dir so denkst, ha, jetzt bin ich entspannt. Oder dass du beim Kochen deine Entspannung findest oder dass du irgendein anderes Hobby hast, was dir einfach gut tut. Oder dass du dir laut Musik anmachst und einfach mal so richtig komisch abdanst. Muss ja keiner sehen, mach das einfach nur für dich. Aber das tut mir auch immer sehr gut. Oder dass du beispielsweise regelmäßig meditierst oder Atemübungen machst. Das ist, glaube ich, so der Standardtipp, und das kann auch sehr gut sein. Aber natürlich auch die anderen Dinge, die ich schon vorher genannt habe. Und ja, probier da einfach komplett für dich selbst aus, was für dich passt, was sich gut anfühlt und ja, wie du dich einfach bestmöglich entspannen kannst. Denn darum geht es ja, dass du nicht irgendwelchen allgemeingültigen Regeln folgst oder so, um deine mentale Gesundheit zu wahren, sondern es geht darum, dass du eben deinen individuellen Weg findest. Und das, was ich alles gesagt habe, das war nur Inspiration. Du musst es nicht für dich eins zu eins übernehmen. Du kannst es natürlich, wenn du möchtest. Aber ja, versuch eher also deinen eigenen Weg zu finden. Das war mir am Ende nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Und ja, das war jetzt eher eine kürzere Podcast-Folge. Vielleicht liegt es daran, dass ich daraus eigentlich ein YouTube-Video machen wollte. Aber jetzt ist es doch eine Podcast-Folge geworden. Aber ist ja gar kein Problem. Ich hoffe, du konntest trotzdem irgendetwas für dich mitnehmen. Das würde mich sehr freuen. Kannst du mir gerne berichten über Instagram zum Beispiel. Und ja, dann hören wir uns einfach bei der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, wenn du dann wieder dabei bist. Und ja, tschüss! Thank you.